Radio. Die wöchentliche Dosis Anarchie im Bier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 12.11. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder wir sind jetzt hier gerade live bei punkrockersradio.de. Und zu Gast ist heute Abend der Marci und der Frank von Nonstop Stereo. Hello. Hallo. Hallo. Und die sind hier live mit Skype zugeschaltet. Und die Technik macht möglich. Wenn ihr jetzt denkt, das Lied kennt ihr wahrscheinlich schon, ja, der kennt es schon, aber es ist neu abgemischt worden für ihre nagelneue Platte, die heißt Kontraklang. Und ja, das sind nämlich zwei alte Lieder mit drauf, ne? Oder noch mehr? Zwei ältere, ja, es sind zwei neue mit drauf, die wir aber neu eingespielt haben. Und bei dem eben Gehörten hatten wir auch noch Gastmusiker dabei, wenn man die Typen denn Musiker nennen kann. Das sind Chris und Fabi aus Berlin, die uns ihre Stimme geliehen haben für dieses Lied, damit es nicht ganz so gleich ist wie die Version auf der EP Hammerschlag-Effekt. Wir hatten eigentlich gedacht, dass das Album wesentlich früher kommt, daher hatten wir uns schon früh darauf geeinigt, dass diese beiden Lieder mit aufs Album kommen sollen. Dass es jetzt sich alles ein bisschen hingezogen hat, hat vielleicht den Charakter, uns wäre nichts weiter eingefallen, was auch soweit stimmt. Ja, aber ich habe es mal verglichen vorher, ne, mit der alten Version, es klingt schon besser. Weil dich auch so gesanglich auch ein bisschen zurückgehalten hast, ne, beim Refrain. Den Refrain hat der Marci gesungen. Ja. Und richtig. Bei der ersten aber die Gitarre hast du neu eingespielt. Ja. Ja. Ja, bei der ersten Version hast du auch Tut den Refrain gesungen, ne? Nein. Hm? Nee. Ich habe Frank imitiert. Ach genau. So. Ich bin der weltbeste Frank-Imitator. Richtig, er setzt sich einfach eine Klammer auf die Nase und macht sich ein Pimmel klein. Ja, Nonstop Stereo. Also eine Band, die man eigentlich sofort erkennt, wenn man sie hört. Also unvergleichlich. Ist das gut oder schlecht? Ich finde es gut, ja. Alleinstellungsmerkmale sind immer gut. Auf jeden Fall. Woran erkennt man das? Ja, an der Gitarre, weil du immer die gleichen Riff benutzt. Ja, gut, das setzt sich halt durch. Ne? Ja, genau. Aber funktioniert. Ja, genau. Ja, so hat es ja auch bei Modern... auf, jetzt wissen es alle. Scheiße, danke, Rudi. So hat es ja auch bei Modern Talking funktioniert, jahrelang. Ja, oder bei der Ramones, ne? Ja. Bei der Ramones, ja. Jetzt wollen wir nicht anfangen, andere Bands schlecht zu machen. Vor allem nicht Modern Talking. Ja, keine Modern Talking-Vergleiche hier im Radio. Ganz gefährlich. Oh, nee, das wäre mir nicht so recht. Nee. Ja, und ihr habt auch zeitgleich zu eurer Platte habt ihr auch noch ein professionelles Video aufgenommen. Aufnehmen lassen, ja. Gibt es auch bei YouTube zu sehen und auch dieses Remake. Und da habe ich gesehen, das sind ja Kinder sind da mit dabei, die da mitspielen. Ja. Sind das eure eigenen? Nein, so weit sind die noch nicht. Das waren sozusagen geliehene Kinder. Das waren Kinder, die der Initiator des ganzen Videos und der das Skript geschrieben hat, Manfred Borsch, schöne Grüße an dieser Stelle an ihn, organisiert hat sozusagen. Er kannte also zwei Mütter, die bereit waren, ihre beiden neunjährigen Jungs auf uns loszulassen. Ja, aber das sind ja die Grenzen. Die Grenzen sind ja fließend, ne? Zwischen Fürsorgepflicht und Kindesmissbrauch. Also es ist ja schon so, dass die damit leben müssen, dass sie jetzt für immer und ewig auf YouTube irgendwo zu sehen sind. Das war vorher soweit abgeklärt, ja. Das war auch erstmal ein Problem. Da musste man erstmal auch klarstellen, ob das soweit in Ordnung ist. Aber das ist abgesegnet und von daher haben wir uns in keinster Weise straffällig gemacht. Nee, wie nennt man das? Egal. Strafbar. Strafbar. Ja, nicht, dass es das Jugendamt mal mitkriegt. Ja. Ich meine, was haben sie da großartig gemacht? Kissenschlacht, sonst eigentlich. Ja, guckt euch das Video einfach an, da ist nichts Schlimmes drin. Ja. Ich meine jetzt nur so, der Text bezogen auf die Bilder. Ja. Naja, damit müsst ihr leben. wenn es mal soweit ist und ihr vom Anwalt, für irgendwie einen Anwalt braucht oder so, ne? Der Frank Mühr kümmert sich da bestimmt. Frank Mühr ist ja für uns da. Genau. Genau. Ja, sollen wir mal das Lied hören zu dem gleichnamigen Video? Ich bitte darum. Niemals aufgeben. Liebe Hörer, freut euch auf Nonstop Stereo. Niemals aufgeben. Mats ab. Und ja, nochmal, was geht's in dem Lied eigentlich? Na, das war jetzt aber ein scheiß Übergang. Ich dachte, das geht jetzt voll. Die Leute sitzen jetzt so, boah, geil, jetzt. Und dann kommt der Quatsch da rein. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt bin ich überhaupt nicht vorbereitet auf eine Frage. Um was geht es in dem Lied? Ne, wir machen es jetzt so. Behaltet die Frage im Kopf und denkt da was dazu aus. Und wir hören jetzt das Lied. Jetzt sagt das nochmal mit dem Mats ab. Liebe Freunde, freut euch auf Nonstop Stereo. Niemals aufgeben. Mats ab! Nonstop Stereo bei Pogo Radio. Und jetzt das neue Album erscheint ja am 15.11. 14., ja. 14. Am 15. machen wir eine kleine Release-Feier. Ja. Allerdings ohne Live-Performance großartig. Wir sind dann in einem Krefelder, in einer Krefelder Kneipe hier, haben uns da eingenistet, machen eine kleine Tombola, stellen die Platte vor, stellen das Video vor. Dann haben wir im Laufe der Aufnahmen auch immer so kleine Making-ofs im Studio gemacht, die wollen wir dann auch nochmal vorführen. So mit Videobeamer oder was? Das ist dann so die Release-Feier, weil wir es irgendwie aus zeitlichen Gründen nicht großartig auf die Beine stellen konnten, ein Konzert zu veranstalten, das holen wir irgendwie nach. Ja, das ist ja also generalstabsmäßig schon alles gemacht, ne? So, also professionelles Video und dann die, es gibt es als Vinylplatte und so weiter. Ja. Da habt ihr euch ja schon in Unkosten gestürzt eigentlich, ne? Die müssen ja erstmal Was heißt Unkosten? Ich meine, wenn man schon eine Platte aufnimmt, dann vielleicht auch möglichst vernünftig abliefern, macht ja irgendwo auch Sinn. Ja. Ne? Und es ist ja so, dass wir darauf aus sind, dass die Leute, wir haben halt sehr oft Nachfragen gehabt, warum gibt es euch nicht auf Vinyl? Und dann haben wir gesagt, so, wenn wir das dritte Album machen, dann möchten wir auch Vinyl. Und da hat unser Label Rilrec natürlich auch in die Hände geklatscht und gesagt, ole ole, da sind wir dabei. Und von daher ist das alles mit Unkosten. Es ist vielleicht ein bisschen hochgesagt oder hochgestochen erzählt. Es gehört einfach dazu, das vernünftig rauszubringen. Ja. Alles klar. Was sind dein Lieblingslied auf der Platte? Das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, aber weißt du, was mein Lieblingslied ist? Nee. Das ist leider nicht auf der Platte drauf. Das können wir jetzt spielen. Das war Bash. Frank, du warst ja damals Sänger von Bash. Ja. Wie ist es so? Wirst du oft auf Konzerten drauf angesprochen? Du sollst schon was von Bash spielen? Ja. Ja? So, anderes Thema. Nonstop Stereo, liebe Freunde. Wir finden uns hier bei Pogo Radio und das Thema ist Nonstop Stereo. Bash ist gegessen. Bash ist die Vergangenheit. Ja, reden wir mal um die Gegenwart. Okay, fällt mir aber auch nichts ein. Habt ihr da irgendwie schon Pläne mit Tour machen oder sowas? Das Nein. folgt ja dann eigentlich zwangsläufig, ne? Nee, eigentlich sollten wir jetzt mal ein paar Konzertchen spielen. Ja. Wir versuchen uns da auch wirklich ein paar Sachen zu organisieren. Das wird dann natürlich möglichst bald passieren und freuen uns dann natürlich auch. Es macht immer sehr viel Spaß, wenn man dann anfängt, die neuen Sachen auch live zu präsentieren. Das ist immer sehr schön. Habt ihr eigentlich Bock auf so Festivals? Ja. Also, aber keiner hat Bock, uns da zu buchen. Ja, da müsst ihr auch fragen, ne? Die sind ja meistens, haben die ja überhaupt so, keine Ahnung von Musik. Kommen nicht von selbst? Nee, vergiss es. Ach so. So jemand wie der Alex Schwerst, der hat ja überhaupt keinen Musikgeschmack. Der findet alles nur gut, was so klingt wie Slate und der Rest, da ist er so wie farbenblind. Nur von Musik. Alex Schwerst? Ja. Okay. Also da müssen wir schon drauf hinknüppeln irgendwie, sonst rafft er das gar nicht. Mhm. Tja, privat hört er ja gar keinen Punkrock. Bitte? Privat hört er ja gar keinen Punkrock. Ach so, ja. Was denn? Slade. Ah! Ja. Und U2 und sowas. U2? Ja. Das glaube ich aber nicht. Nee, fragen mal. Okay. Ja, was ist denn los mit euch zwei? Seid alles cool in Istanbul und bei euch? Seid ein bisschen müde, ne? Du bist ja alleine. Habt ihr heute gearbeitet oder was? Ja. Ja, hängt ein bisschen in den Seilen, merke ich gerade. Wieso? Ja, das tut mir leid. Ich kann doch nicht einfach immer dir ins Wort fallen oder wir dir. Stimmt. Na? Dann red mal. Ja. Ja. Am 20.12. spielen wir noch, wie heißt das nochmal? Ja, da hätten wir uns jetzt mal super vorbereiten müssen. Im AZ Mülheim, 20.12. Ja, genau. Ja, das ist doch mal was. Mit wem spielt er da zusammen? Unter anderem, da freuen wir uns sehr drauf, mit den Kaputtkrauts. Da kommen aber eine ganze Menge Bands hin. Da muss ich gerade aber passen, dass ich habe es leider nicht im Kopf, wer da noch alles dabei ist. Wird auf jeden Fall ein kleines Festival. Ja. Okay. Und wir dürfen mitmachen. Das ist jetzt noch eine Weile hin. Ja. Was läuft denn jetzt am 15.11. bei euch in Krefeld? Was ist denn eigentlich Krefeld von der Stadt? Ich war noch nie in Krefeld. Leider. Ja. Was ist das so geboten? Ist die Stadt groß? Ist es mitten da im Ruhrpott wahrscheinlich, ne? Naja, es ist eher angrenzend. Das ist Ruhrpott ist nicht weit weg von hier, aber wir sind hier eigentlich im Rheinland. Ach so, das ist auch noch Rheinland. Das gehört noch zum Rheinland. Ja. Und was Krefeld ausmacht, sind viele Einbahnstraßen. Und dass Barack Obama unsere Krawatten trägt. Wir sind nämlich die Samt- und Seidestadt und stellen Krawatten her. Da arbeiten Marci und ich auch in der Krawattenfabrik. Ich mache die Designs. Ja. Marci ist für die Fertigung zuständig dann. Der ist der Chef von der Fertigung. Das ist so ein Familienunternehmen? Ja, das ist ein Familienunternehmen. Ja, das sind so Sachen, die habe ich vorher gar nicht gewusst, ne? Und ich denke mal, die meisten Hörerinnen und Hörer sind es auch irgendwie. Wir wissen jetzt was Neues über Krefeld. Gibt's da ja. was macht man so in seiner Freizeit in Krefeld? Gibt's da Schwimmbäder? Gibt's da Bibliotheken? Ja, man setzt sich ins Auto und fährt in Pott. Ach so. Dann bist du nach Düsseldorf oder so. Ja, Düsseldorf in Pott. Ja. Oder nach Duisburg in Pott, ja. Also Krefeld ist deshalb so geil, weil halt alles so nah ist, wahrscheinlich. Oder ja, nicht? Das ist tatsächlich, du setzt dich ins Auto, bist ruckzuck in Venlo, du bist ruckzuck in Duisburg, Mülheim, Oberhausen. Hatte ich Duisburg schon erwähnt. Düsseldorf ist auch nicht weit weg. Köln ist aber, Köln ist immer ewig lange, ne? Ja. Nein, aber man ist wirklich hier, man ist wirklich sehr zentral und man ist schnell überall. Auch mit Bus und Bahn überhaupt kein Problem, wegzukommen. Aber hin, zurück ist, also die Verbindung nach Krefeld sind da eher nicht so geil. Ist halt auch nicht so einfach mit Auto, ne? Wenn man da schon ein paar Bier getrunken hat, kommt man auch nicht mehr so schnell nach Hause. Richtig. Und in Krefeld selber, gibt es da irgendwelche Läden, die man mal gesehen haben muss? Die Kulturrampe. Auf jeden Fall mal die Kulturrampe besuchen. Sehr schöner Laden. Mhm. Und da gibt es recht häufig auch in der Woche Konzerte. Jetzt nicht nur Punkrock, aber da auf jeden Fall mal auf die Seite gehen und gucken, ob für einen was dabei ist. Das ist einer der besten Läden. Dann gibt es ja noch die Kulturfabrik. Wenn man dann unbedingt Ärger haben will mit völlig stumpfsinnigen Türstehern, kann man sich da gerne vorstellig machen. Mhm. Ansonsten war es das soweit in Krefeld mit Läden, wo Konzerte veranstaltet werden im Großen und Ganzen. Meine Online-Redaktion schreibt gerade, dass es in Krefeld gibt, es ein Karamell-Bier-Mischgetränke. Was gibt's da? Was gibt's hier? Karamell-Biermischgetränke. Okay, da müssen wir da mal Ausschau nachhalten. Ja, und ein Zoo gibt's in Krefeld. Und? Und ein Zoo. Ja, toll, der Zoo. Ja. Das macht Krefeld natürlich total aus. Ja. Aber Karamell, Bier, Mischgetränke, keine Ahnung. Ja. Also es gibt natürlich das Krefelder, das ist Altbier mit Cola, deutschlandweit bekannt. Das heißt, aber Karamellbier, keine Ahnung. Karamell. Ja, müsst ihr mal Ausschau halten. Die Stadt mit neuen... Ja. Ja. Eure eigene Stadt mal neu entdecken. So, hier schreibt noch einer. Hier, Renania Krefelder, Biermischgetränk mit Karamell. Okay. Ja. Brauerei Renania. Lass uns das nochmal reinfahren. Liegt es am Rhein, Krefeld? Ja. Ja? Ja. Da kann man dann das euch mit dem Bootchen besuchen, oder was? Krefeld am Rhein, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Ist so. Ja, da schaue ich gleich mal nach der Sendung auf meiner Karte, ob das wirklich so ist oder ob er mich verarscht. Nein, kannst du machen. Aber in irgendeinem Fluss muss es ja liegen, ne? Sonst, die meisten Städte liegen ja an irgendeinem Fluss. Ach ja? Oder? Ja, natürlich. Krefeld liegt am Rhein, dann leiten die Bayerwerke schön ihre Abwasser rein. Die Bayer ist auch bekannt, oder? Bayer ist in Leverkusen, Idioten. Ja, in Uerdingen. Hat es mal gegeben. Ach so. Heißt jetzt anders, weiß aber auch nicht wie. So, wir machen jetzt musikalisch weiter mit eurer neuen Platte. Für die Leute, die keinen Plattenspieler haben, gibt es auch eine Bandcamp-Seite. Da könnt ihr euch das Zeug so runterziehen. Für einen kleinen Obolus, ne? Habe ich gesehen. Ja. Ja, oder gibt's einfach, ja, auch als CD. Es ist ja nicht nur Vinyl, ne? Ja, genau. Also wir haben ja auch CD und Vinyl veröffentlicht. Oder veröffentlichen wir noch. Für jeden was dabei. Also für alle Brückentechnologien, alles dabei. An alles gedacht. Sehr gut. Und du nimmst wahrscheinlich dann, wenn einer eine Kassette haben will, dann nimmst du wahrscheinlich eine Kassette auf. Ja, wenn er mir dann noch ein Tape-Deck mitbringt, kann er das auch haben, direkt von Platte. Genau. Ja, Viva La Johanniskraut. Richtig. Willst du es ansagen oder will ich euch erklären, um was es da geht? Was ist Johanniskraut eigentlich? Johanniskraut ist ein Beruhigungsmittel auf pflanzlich basierender Wirkung. Das kann doch gar nicht wirken. Was aber auch Nebenwirkungen hat, die ich aber nicht kenne. Ich habe es nur gelesen, dass es so sein soll, und dann haben wir es in den Song eingebracht. Schreibst du das eigentlich? Antidepressiva der Natur quasi. Genau. Also, schreibst du eigentlich die Songs, Frank? Ja. Oder die anderen auch ein bisschen? Nö. Das mache ich alles ganz alleine. Ja. Und bei einem Biermischgetränk im Zoo. Ja. Am Rhein. Mit Karamell. Geschmack. Viva la Johanniskraut. Wahnsinn ist stets dasselbe zu tun. So, Frank, erzähl du mal, stell dir mal vor, wir sind ja hier so eine Nerd-Sendung, ne? Also wir reden ja jetzt hier über Punkrock und es gibt ja unheimlich viele Leute, die interessieren sich für alles Mögliche und haben jetzt vielleicht keine Ahnung von Nonstop Stereo. Erzähl doch mal so in einer Kurzfassung, wie lange es die Band schon gibt, ob das jetzt eine Originalbesetzung ist und so weiter und ja, erzähl einfach mal. Das weiß ich alles nicht mehr, weil das war in den frühen 2000ern, da muss der Marci euch erzählen. Ja, ich bin, wann bin ich dazugekommen? 2009 oder was? Ja, ich bin der zweite Bassist. Frank hat die Band, glaube ich, 2006 gegründet. Wenn nein, dann erzähl doch mal was. 2004 schon. Und dann hat er so lange gebraucht, bis er ein Album aufgenommen hatte, 2008. Nein, 9? Jetzt, Frank, jetzt mach. Was hast du? Jetzt erzähl. Ich war nie dabei. Ich war nie geboren. Gegründet haben wir uns 2004. Ja. So. Und jetzt haben wir 2014, also wir haben jetzt bald 10-Jähriges, haben bis dato 3 Alben und eine EP veröffentlicht. Waren möglichst viel auf sämtlichen kleinen Bühnen unterwegs und haben einfach das Gefühl, es ist noch nicht vorbei. Da hat die Zitrone noch, Saft. Ja. Das war's jetzt schon. Ja, du wolltest doch eine kurze Zusammenfassung haben, nicht wahr? Ja, Besatzungswechsel hat es gegeben. Ja, die aktuelle existiert jetzt seit 4 Jahren, wenn ich das richtig sehe. Und meinetwegen darf es auch gerne so bleiben, weil das funktioniert eigentlich auch sehr schön, weil es nicht nur gute Leute sein müssen, mit denen man zusammen musiziert, sondern auch ein gutes Verhältnis zueinander hat. Und wenn wir dann tatsächlich auch mal, was wir ja schon mal gemacht haben, bis zu 10 Tage am Stück jeden Abend spielen, was ja auch heißt, wir sind die Tage über immer zusammen und wir vertragen uns dabei auch noch besonders gut, macht das Ganze natürlich auch noch viel mehr Sinn. Ja, jetzt ist ja hier meine Online-Redaktion, die hilft mir immer so aus der Patsche raus. Da fragt zum Beispiel der Pogo-Bodo, gab es wegen den Initialen eures Namens schon irgendwelche Missverständnisse mit dem Publikum? Nein, wenn man die Initialen natürlich laut ausruft, dann vielleicht schon. Aber aufgrund der Initialen haben wir uns natürlich nicht gegründet. Die eigentliche Idee seinerzeit, die Band sollte eigentlich Contra in Stereo heißen, aber da waren dann die damaligen Mitmusiker nicht so für. Darum haben wir uns das Contra jetzt bis zum dritten Album aufbewahrt, damit das endlich mal auch zu Wort kommt. Das Contra-Klang. Yes. Und das Logo ist ja so ein alter Kassettenrekorder. Auf dem neuen Album. Ja, das Logo war ja sonst irgendwie immer so eine Grafik und dann haben wir uns überlegt, vielleicht können wir das mal einigermaßen real darstellen, dieses Logo. Ja. Wobei wir aber auch anfangs ein bisschen die Befürchtung hatten, naja, so ein Ghetto Blaster auf dem Cover lässt vielleicht doch eher die Vermutung aufsteigen, wir sind irgendwie ein Hip-Hop-Kombo. Dann habt ihr noch so zwei gekreuzte. Hat sich aber bis jetzt noch niemand zu geäußert, von wegen, das ist ja Hip-Hop. Ja, dann habt ihr so zwei gekreuzte Golfschläger noch dazu gepackt und dann. So in etwa. Es sollen eigentlich Notenschlüssel sein, aber Golfschläger lassen wir hier auch jetzt mal durchgehen. Ja. Und der Pogobode hat noch eine Frage. Wie verträgt sich das bei euch mit Vatersein und Band? Einer von Arm81 meinte dazu in einem Interview, blablabla, dass ihn an Konzert mittlerweile nervt, dass es so spät wird und er am nächsten Tag fit sein muss, weil er sich ja um die Kinder kümmern muss. Da bin ich raus, ich bin nicht Vater. Das ist eine sehr persönliche Frage. Ja. Wo ich jetzt einfach mal sage, vielen Dank für das Interesse, aber das gehört hier nicht hin. Ja, dann spiele ich zur Strafe, weil du diese Frage nicht beantwortet hast, spiele ich ein Lied von der Band Kick It aus Limburg. Ja. Eine mir sehr wohlgesonnene Band, die ich mag. Und ich hoffe mal, dass die hier vorbeikommen. Also, weil die halt kein Skype haben, so wie ihr. Die sind halt nicht so fortschrittlich. Die wollen hier mit dem Auto vorbeifahren wegen einer stündigen Radiosendung. Dürfen sie gern machen, aber sie müssen es halt auch tun. Jetzt hören wir das Lied Someone. We'll be right back. Das war ein Kicket aus Limburg, glaube ich. Aus Limburg, Frankfurt, die Ecke. Schönes Kniegasgebolze, sehr schön. Wie bitte? Sehr schönes Kniegasgebolze, gefällt mir. Ja, es klingt so ein bisschen wie, wie den Dirk für Arme. Aber das habe ich schon mal gesagt, als ich gespielt habe. Und das haben sie sogar gehört und fanden das als haben das als Kompliment aufgefasst. So war es auch gemeint. Gut, das ist doch schön. Ja, der Pogobode fragt gerade irgendwie, ob Klaus, er lest es wahrscheinlich mit im Chat, ne? Oder habt ihr schon wieder zugeklippt? Ja. Ja, der fragt gerade, ob da Klaus Lühr wieder als Gast bei euch auf dem Album mitsingt, aber ihr habt ja schon die Frage beantwortet, wer da mitsingt. Ja, richtig. Wir haben tatsächlich Gastsänger, einmal die Conny, die ist Sängerin und Bassistin bei Killcat Kennedy. Ja. Und dann haben wir Fabi und Chris aus Berlin von Kotzreiz. Von Kotzreiz zu Gast gehabt. Klaus Lühr diesmal nicht dabei. Ja, und was vielleicht können wir gleich das Lied mit der Conny auch mal anspielen, nämlich Warum rufst du nicht mehr an bei mir? Ja. Das können wir machen, ja. Aber wir können auch noch ein bisschen reden, weil wir sind ja eigentlich so eine nicht eine reine Musiksendung, sondern auch, wir haben auch einen Informations- oder einen Bildungsauftrag. Ja. Ja. Dann kommt's später. Ja, dann spielen wir es später, ne? Jetzt. So. Was ist jetzt los? Also ich muss jetzt das jetzt überbrücken. Jetzt meint es eure Sendezeit, ne? Ihr könnt euch jetzt hier darstellen. Kostenlos. Also das ist jetzt, ihr habt einen Haufen Geld ausgegeben für euer Video und für eure Plattenproduktion. Und hier, was ich biete euch hier kostenlosen Raum zur Verfügung, wo ihr euch präsentieren könnt. Also strengt euch mal ein bisschen an. Das mit der Plattenproduktion und den hohen Kosten ist ja, woher hast du die Information? Ich weiß halt, was das alles kostet, der ganze Quatsch. Okay, ja. Also wir haben ja den fürchterlich geilen Luxus, dass unser Schlagzeuger Klaus ein eigenes Studio hat. Ja. Das macht Krefeld auch noch aus, das Beatpoint-Studio von Klaus. Genau. Ne, also wenn man ein gutes Studio besuchen möchte und einigermaßen wenig Asche latzen möchte für seine Aufnahmen, ja. Wie das in etwa klingt, kann man da auf unserem Album hören. Der darf sich gerne an das Beatpoint-Studio in Krefeld wenden. Ansonsten da bedingt dadurch, dass der Klaus Eigentümer eines schönen Musikstudios ist, hatten wir auch entsprechend viel Zeit, um uns in Ruhe um die Aufnahmen zu kümmern. Wenn ich da an das letzte Album denke, Wenn du loslässt, erledigt die Schwerkraft den Rest, hieß es. Da haben wir innerhalb von 10 Tagen die kompletten Songs eingeballert, eingesungen und abgemischt und auch noch mastern lassen. Das war diesmal wesentlich unanstrengender. Wir hatten ganze 3 Monate Zeit oder haben uns einfach 3 Monate Zeit genommen, um alles unter Dach und Fach zu bringen. Und dann klingt das halt auch vielleicht ein bisschen runder. Ja. Zu guter Letzt, indem man sich einfach auch mal selber in den Arsch tritt und sagt, nö, das spiele ich jetzt nochmal, das war jetzt, das kann ich besser oder wie auch immer. Kann man dann die eigenen Lieder überhaupt noch hören? Das ist die Schwierigkeit von dem Problem. Zu guter Letzt hört man die Sachen natürlich immer und immer und immer wieder und fragt sich hinterher, ist das eigentlich gut? Kann man das so veröffentlichen? Ist das cool? Wenn man anfängt, die Stücke zu proben und die Stücke fertigstellt, dann hat man im Proberaum halt irgendwie immer ein ganz anderes Hörverhältnis, als wenn das auf einmal durch große Lautsprecher gut abgemischt in einem Studio ballert. Manchmal ist man positiv überrascht, aber es gibt auch schon mal Situationen, wo man denkt, oh, ist das wirklich so? Wollten wir das so haben? Dann fängt man dann auch schon mal an und ja, ändert vielleicht noch mal was. Das kann man natürlich nur machen, wenn man wirklich Luxus an Zeit hat. Wenn man da jetzt pro Tag ein paar hundert da hinlegen muss für ein Tonstudio, ist das natürlich ad acta gelegt. Ja. Wie ist es eigentlich so, wenn man jetzt seine eigene Produktion hört, also jetzt der Bassist oder der Gitarrist, die hören doch eigentlich nur auf ihr, was sie selber gespielt haben und schauen, dass es gut klingt, oder? Oder haben die überhaupt die Ohren dafür, das im Gesamten zu begreifen, was da abgeht? Also ich sag mal so, wenn man dann halt das hört, was der Klaus da halt zusammengemischt hat und abgemischt hat, gemastert haben wir das ja nochmal woanders, dann muss natürlich dann da alles stimmen. Also man achtet natürlich sehr auf sein eigenes Instrument, aber das muss ja alles rund sein, ne? Wir spielen ja alle hier in einer Band und nicht irgendwie nur solo. Ja. Ja, warum rufst du nicht mehr an bei mir? Das hören wir jetzt. Wer hat jetzt nochmal mitgesungen? Das ist die Conny von Killcat Kennedy. Und was ist für eine Band? Ja, so ein bisschen Garage, ne? Ein bisschen Garage. Die sind auch gerade dabei, machen wohl, bereiten sich auf Studio vor. Ich habe bis jetzt leider nur ein paar Demo-Sachen gehört. Die haben uns dann so weit überzeugt, dass wir gesagt haben, die Dame fragen wir, ob sie Lust hat, den Song mit uns zu singen, weil ursprünglich war es kein Duett. Dann hat es sich so ergeben, dass der Song sich einfach als Duett mit Männlein, Weiblein anbietet. Das hatten wir bisher noch nicht auf unseren wahnsinnig vielen Platten. Und sie hat auch gleich zugesagt und ist dann kurze Zeit später im Studio aufgetaucht. Ziemlich gut vorbereitet und hat uns ihr Stimmchen geliehen. Kommt da immer gut, ne? So Albano-Romina Power-mäßig halt, ne? Ja, ja. Das war auch unser Grundgedanke bei der ganzen Angelegenheit. Back to the 80s. Alles klar. Das war Nonstop Stereo hier bei Pogo Radio. Und seid ihr jetzt eingeschlafen da? Kommt mal wieder ans Telefon hier. Nur alle beide, ja. Bis jetzt noch nicht. Ja, der Pogo-Bode fragt gerade wieder eine Publikumsfrage. Basiert der Song YouPorn auf einer wahren Geschichte? Nein, das ist alles erlogen und erstunken, wie der Rest auch. Alles klar. Da wird die Frage schnell beantwortet. Oh, jetzt hakt's. Ja. Hallo? Ja? Na, wir hatten gerade hier technische Probleme, aber jetzt bist du wieder da. Ja. Ja, er dürfte nicht daran rumfummeln an dem Teil. Ja, wir waren gerade auf YouPorn. Ah ja, okay. Ja, was erwartet das Publikum jetzt am 15.11. bei euch in Krefeld bei eurer Rekord-Release-Party eigentlich? Lohnt sich das da von Köln dahin zu fahren? Habt ihr da was vorbereitet? Ist es eine Kneipe? Bitte? Ist es eine Kneipe, ne? Ist es eine geschlossene Gesellschaft? Darf man drin rauchen? Bitte? Darf man drin rauchen? Nein, leider nein. Darf man in Köln noch irgendwo in der Kneipe rauchen? Doch, ich denke nicht, wenn eine geschlossene Gesellschaft ist. Ach so, ja. Nee, das haben wir nicht angemeldet. Ich glaube, die sind auch noch auf Laufkundschaft da irgendwie angewiesen. Also ich denke nicht, dass wir das da komplett füllen werden. Aber wie zu Beginn gesagt, wir werden da die CD vorstellen, das Video vorstellen, das Making-of. Wir haben auch eine kleine Tombola. Man kann natürlich die Platten und so weiter gewinnen. Muss man selber entscheiden, ob sich das lohnt. Ja. Und gibt es auch so Karaoke-Show oder sowas? Das war bisher nicht eingeplant. Ja. Kriegt jeder eine Nasenklammer verteilt und darf dann den Frank imitieren. Ja. Richtig. Aber wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Genau. Nasenklammern so. Empfang anstatt Sekt. Ja. Was wird denn da getrunken? Wasser? Nee, Wodka. Ah, Wodka. Will ich immer in Wasserflaschen, damit es nicht so auffällt. Ja. Mach doch wieder. Nun ja. So. Also, es erwartet einen einfach ein nettes Beieinander rumsitzen und irgendwie Musik hören. Natürlich lassen wir nicht nur Nonstop-Serie laufen, wir haben auch noch ein paar andere Scheiben dabei, die wir auflegen werden, aber es geht sich natürlich in erster Linie darum, das Album vorzustellen für die Leute, die es vielleicht bis dahin noch nicht haben, noch nicht kannten, die Lust haben, sich das vor Ort reinzuziehen. Dann machen wir nebst unserer kleinen Tombola auch einen Merchandise-Stand, wo man dann auch T-Shirts kaufen kann, wo Sachen draufstehen wie Nonstop-Serie zum Beispiel. Ah ja. Und natürlich dann auch das neue Album, was man dann ab dann offiziell erhältlich erwerben darf, kann, soll. Ja, mir ist zu Ohren gekommen, ich habe ja die Platte nicht vor mir liegen, aber die soll ja irgendwie hübsch aufgemacht sein, ne? Da habt ihr euch ja was einfallen lassen. Ich sehe gerade die CD. Nee, schönes Foto, aber irgendwie mit Papier oder mit Stofftasche oder sowas. Ach so, ja, das ist aber eine ganz limitierte Auflage, die der Max von Rilrek alleine ins Leben gerufen hat. Da gab es nur ganz wenige von, die sind auch schon alle weg. Ich glaube 15 Stück. 15 Stück gerade mal, das macht er alles in Heimarbeit im Keller. Da hat er sich so ein kleines Siebdruckstudio eingerichtet. Ach, kann das endlich, oder was? Und hat uns ein paar schöne Stofffüllen gemacht, wovon wir nicht eine gesehen haben. Aber es sei unseren Hörern und Hörerinnen doch gegönnt. Ich habe gedacht, die kommt erst am 15. und wird am 14. raus. Ja, aber die Vorbestellungen laufen doch schon seit ewigen Zeiten. Als wir noch im Studio waren, da waren doch schon die ersten Vorbestellungen da. Da hat er schon angefangen mit den 15 Taschen. Ja, da hat er angefangen, die Taschen zu nähen. Ja, also die Platte ist, das Vinyl-Album ist wirklich schön aufgemacht. Man hat auch einen Download-Code dabei, womit man sich offiziell und ganz legal die Sachen als MP3 herunterladen kann, um sie dann wiederum in andere Foren zu stecken, dass man es illegal weiterleiten kann. Ich hoffe, die Qualität... An die Iro-Punker, die leider kein Geld haben, sich Platten zu kaufen oder CDs zu stehlen. Dann gibt es noch ein Poster. Mhm. Was ist denn da drauf? Oh, das ist... geheim. Hat ein bisschen was von Erotik. Ah ja. Da ist er auf jeden Fall auch das Cover so ein bisschen mit drauf abgebildet und mein Schienenbein. Oh ja. Oh ja, das hat was mit Erotik zu tun, ja. Was fragt der Pogo Bodo? Der soll mal in die Sendung kommen, der Pogo Bodo. Der hat viele Fragen. Ich kann das leider überhaupt nicht verfolgen hier. Ja. Ich kriege das mit dem Chat irgendwie nicht gebacken. Ja, das habe ich mir gedacht. Mach mal bitte, was fragt der gute Pogo? Aber noch was anderes zu eurem MP3s, die man sich runterladen kann. Haben die gleiche schlechte Qualität wie die ich hier bekommen habe vom Max? Weil der hat ja wahrscheinlich da irgendwie von 1998 so ein MP3-Ripper von Data Becker irgendwie benutzt. Wo er noch mit Datasette lief. Ja, und also hier kamen auch schon Nachrichten an, dass die Klangqualität nicht so dolle sein soll. Weiß ich jetzt nicht, was er dir geschickt hat. Das werden wahrscheinlich die offiziellen MP3s sein. Also, ja, alles, was in seiner Macht stand. Ne? Und das ist nicht viel. Ja. Okay. Also ich würde das Ganze nochmal von jemandem rippen lassen, der halt irgendwie jetzt nicht Max heißt. Weil ich glaube, vom Computer und so, das sollte man eigentlich ihm aus den Händen geben. Das glaube ich allerdings wiederum nicht. Soll er erstmal einen Volkshochschulkurs machen? Warum? Warum glaubst du das nicht? Weil Max ist eigentlich ein wandelnder Computer. Ja, das ist der Einäugige und den Blinden halt, ne? Du bist aber heute auch gehässig. Ja, das kann sein. Du hast dir aber nicht viele Freunde. Ne, das stimmt. Die 3,5 Leute, die noch regelmäßig bei dir in der Sendung auftauchen. Ja, die machst du jetzt auch noch nieder. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Wo waren wir gerade stehen geblieben eigentlich? Bei eurer wir waren bei dem Album dran, ne? Bei eurer Rekord-Release-Party waren wir, ja. Okay, da waren wir schon wieder fertig mit und danach kam noch irgendwas und da waren wir auch wieder fertig mit. Irgendjemand hatte noch eine Frage. Ah ja, genau, der Pogo-Bodo wollte was wissen. Genau, der wollte wissen, ob ihr macht ihr das manchmal auf Konzerten, dass ihr das Leute aus dem Publikum auf die Bühne holt und einen Song von euch spielen lasst. Wenn nicht, macht das mal. Das ist zu kompliziert, ne? Ich habe das 1994, glaube ich, bei Green Day gesehen, dass die Leute auf die Bühne holen, die dann irgendwie auf der Gitarre rumschrommeln dürfen. Ja. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Allerdings freuen wir uns immer, wenn Leute auf die Bühne kommen und singen einfach mal mit. Das passiert schon mal. Ja. Dann ist da nämlich auch mal der Text richtig. Ah. Warum? Hast du Probleme mit deinen eigenen Texten? Ja, du nicht? Ich habe ja keine eigenen Texte. Das merkt man. Ich singe ja nicht in der Band. Ach so. Ja. Nee, du bist Radiomoderator. Ja. Also zumindest möchtest du mal einer werden. Ja, steht ja alles auf dem Teleprompter. Brauche ich ja bloß ablesen. Ach so, okay. Ja. Also hast du dich doch gut vorbereitet. Ja, der Teleprompter hat sich gut vorbereitet. Du hast gegoogelt nach den schlechtesten Radiosendungen aller Zeiten und die entsprechend gestellten Fragen, die hast du auf uns ummoduliert. Nee, ich habe immer 10 Fragen und die stelle ich eigentlich seit 14 Jahren, stelle ich immer die gleichen. Bloß eine abgewandelte Version. Nur mit einem anderen, genau, in einer abgewandelten Form. Ja. Okay. Dann jetzt Frage 8. Los. Frage 8. Wisst ihr, was am 15.11. noch so los ist? Ich habe schon gehört, dass sehr viele Veranstaltungen sein sollen an diesem Datum. Wir wurden auch schon bespuckt und Morddrohungen kamen ein, wenn wir denn tatsächlich unsere Veranstaltung durchziehen würden, da wir ja den ganzen anderen Leuten... Das Wasser abgrabt. Das war, ja. Ja. Nee, ich weiß es. Erzähl's mir bitte. Da spielt eine tschechische Band im Sonic Ballroom, die heißt Boy. Und auf die bin ich sehr gespannt. Also ich bin auch deshalb drauf gespannt, weil ich da eine Eintrittskarte heute gewonnen habe. Ich habe, als ich die Band zum ersten Mal gehört habe, gedacht, das ist der alte Sänger von Turbo Negro. Es ist aber nicht. Ist er nicht? Ist wahrscheinlich sein Sohn, sein Unehelicher, den er da gezeugt hat, während er in der Tschechei auf Tour war. Ja. Deshalb heißt er wahrscheinlich auch Boy. Also die Band heißt wahrscheinlich deswegen auch Boy. Ja, das Cover ist ja auch total auf Turbo Negro gestylt, finde ich. Ja. So mit dieser Mütze und da irgendwie nur einen Totenkopf drunter gesetzt. Ja, ist er eigentlich auch gar nicht so marketingtechnisch gar nicht so verkehrt, weil es gibt ja noch einen Haufen kopflose Hühner, die so rumspringen und warten auf so eine Wiedergeburt von Turbo Negro. Also eine ganze Armee gibt's ja. Diese Turbo-Jugend. Turbo-Jugend, ja. Und die spielt's uns jetzt vor? Soll ich sie machen? Soll ich es vorspielen? Dann mach mal, jetzt bin ich gespannt. Also ich kenne sie nicht, der Frank ja anscheinend schon. Ja. Spiel mal den ersten Song von dem Album, der hat mir sehr gut gefallen. Never Break Us Down mache ich. Von ihrer Platte Darkest Visions. Just to be caught out, it's a friend. Also ich finde nicht, dass die klingen wie Turbo Negro, die Band Boy aus der Tschechei, die jetzt am 15.11. neben Sonic Ballroom spielen, sondern seit ich euer Album gehört habe, klingt eigentlich alles wie Nonstop Stereo. Seit wann hatten wir ein Klavier dabei? Das war auch zum Schluss Klavier. Ja, das hört sich so an. Also ich finde schon, dass es sehr nah an Turbo Negro ist. Vielleicht ist nicht unbedingt dieses Lied, aber kann jetzt auch an der Übertragung liegen. Ich habe es mir auf jeden Fall mal in Ruhe angehört, die Platte, und ich fand den Gesang teilweise sehr nah an Henk. Hell. Vom Hell. Ja. Ja, aber ich fand die Gitarre, die war ja wirklich wie von eurem neuen Album. Aha. Also. Nur halt in gut. Nee. Also an euch kommt ja keiner ran eigentlich. Sollen wir noch was spielen so? Von eurer neuen Platte? Ja. Ja, fickst du mich, fick ich dich. Das ist eine sehr schöne Angelegenheit, weil ich möchte noch hinzufügen, dass Marci diesmal auch komplette Songs gesungen hat, nicht nur teilweise. Und Fickst du mich, fick ich dich ist eins dieser Lieder, die er alleine gesungen hat, was er sehr schön gemacht hat, wie ich finde. Was machst du eigentlich? Und ich möchte noch kurz erzählen, dass eigentlich gedacht war, dass der Chorus auf mich geht und er die Strophen singt. Und er hat dann aber einfach, weil er gerade so schön am Mikrofon stand, den Chorus mit durchgeballert und hat sich dabei einfach an seiner dicken Plauze gekrault, was ich total erotisch fand. So, jetzt ab. So, nee, jetzt nicht ab, sondern ich habe eine Frage an dich als Sänger. Da du ja keine Gitarre um den Hals hast, sondern einfach nur so oft mit dem Mikrofon auf der Bühne stehst, was machst du dann live, wenn er singt? Dann stehst du dann in der Ecke und trinkst Bier oder was machst du dann? Du bist sehr gut informiert. Wie? Natürlich spiele ich auch Gitarre. Ja, aber ich habe irgendwo, wo habe ich denn das gesehen, dass du keine Gitarre um den Hals hast? Ja, wahrscheinlich in irgendeiner Kneipe oder so. Also ich habe nicht die ganze Zeit eine Gitarre um den Hals, wenn ich so privat unterwegs bin oder auch auf der Arbeit, im Auto, im Flugzeug oder gar im Zoo. Stimmt, ihr habt zwei, ich keine Gitarre dabei. Ihr habt zwei Gitarren, ne? Wir haben zwei Gitarren, ja. Oder war das vielleicht dieser eine Gig mit Kotzreiz, wo du mitgesungen hast? Nein. Ja, wenn ich Gastauftritte habe, was ja zuhauf ist, so verdiene ich quasi mein Geld, da singe ich dann nur. Das war bei eurem Video. Kann es sein, dass du da keine Gitarre um den Hals hast? Nein. Okay, dann nehme ich das zurück. Dankeschön. Dann habe ich mich schlecht vorbereitet. War vielleicht das Video von Boy. Die hören sich fast genauso an wie wir. Asche auf mein Haupt. Ja, es war trotzdem schön mit euch. Also mir hat es gefallen und ich habe mich gefreut. Was heißt denn trotzdem? Nee, es hat mir wirklich gefallen. Auch danke. Wenn ich euch ein bisschen aus der Reserve versucht habe zu locken, ich hoffe, mir ist es gelungen. Schweigen. Ja. Der letzte Versuch ist scheinbar fehlgeschlagen. Ja, er ist fehlgeschlagen. Danke fürs dabei gewesen sein. Ja, bitte. Ich überlege gerade, ich habe jetzt 57, also wir haben jetzt noch 3 Minuten. Ja, das passt ja, ne? Das war hier wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 12.11. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder sonst was. Und ich bedanke mich bei Nonstop Stereo. Und wir bedanken uns bei Pogo Radio. Danke sehr. Bitteschön. Viel Spaß noch mit der nachfolgenden Sendung. Jetzt läuft Nonstop Stereo. Fickst du mich, fick ich dich. Von der nagelneuen Platte Kontra Klang. Tschüss.